das erste Mal zusammen auf nem Track. Was ist los, Leute, gebt uns für diesen Scheiß Respekt, denn wir sind die Derbsten. Nicht aufgelegt zum Scherzen, brennen wie Benzin, andere brennen gerade mal wie Kerzen, denn keiner von euch hat so fette Beats im Gepäck. Kopfnick-Alarm, people please protect your neck, bevor der Scheiß kracht, der Typ, der über euren Scheiß lacht. Schneller Rap, der Schumi fährt und somit ersten Preis macht. Nicht nur körperlich krass, chronische Schmerzen, sondern seit die Ex weg ist auch chronisch im Herzen. Dennoch habt ihr, wenn ich komme, extrem schlechte Karten. Mein Erfolg geheim wie Messen der Illuminaten. Kritiker sagen, der hat mit Rap nichts gemein. Richtig, denn ich werde und kann niemals Gangster-Rap sein. Schreibe weiterhin Texte mit Singen, als wär's kein Ding. Nenn mich Argum den Dritten, aka King. Was einem sie ausmacht, wenn der andere nicht auslacht. Er vernetzt sie mit einer, wer kennt nur was lernen. Was einem sie ausmacht, wenn der andere nicht auslacht. Er vernetzt sie mit einer, wer kennt nur was lernen. Schütz die lieber, weiß, komm an zwei Typen, die einfach so spontan jetzt eine Nummer da bringen. Mit Beating You als Producer jetzt da am Mic. Einer kommt für euch, ja jetzt eine bessere Zeit. Besessen von Rhymes, ja wir rappen so tight. Represent so Mucke hart, wie Stahlketten zerteilt. Muss mich niemals beweisen, muss er niemals sagen, dass ich schön gut bin wie der perfekte Schwiegersohn. Ich bleib meiner Linie treu, das wissen Fans. Rapper wollen kein Feature mit mir, was beschränkt. Nein, gehängt an in ihrem Turn in der Szene, die eh nicht so vorhanden ist wie gute Themen. Ich hab genug vom Reden, Worte und Taten umsetzen, weil die Leute wollen was haben und nicht nur warten auf Action. Also starten wir jetzt mal, haben die Gabe wie Jackson und der Sound ist bombiger als Granaten zerfetzen. Was einem sie ausmacht, wenn der andere nicht auslacht. Er vernetzt sie mit einer, wer kennt nur was lernen. Was einem sie ausmacht, wenn der andere nicht auslacht. Er vernetzt sie mit einer, wer kennt nur was lernen. Was einem sie ausmacht, wenn der andere nicht auslacht. Er vernetzt sie mit einer, wer kennt nur was lernen. Was einem sie ausmacht, wenn der andere nicht auslacht. Er vernetzt sie mit einer, wer kennt nur was lernen.